Andacht vom 18.10.2022 Reinhard Hirtler. Übersetzt von Petra, gelesen von Ulla. Jesus ist der Anker. Guten Morgen an alle, die heute an diesem Morgen bei uns sind. Ich möchte heute etwas mit euch teilen, über das ich in den letzten 2 Tagen meditiert habe. Ich lese aus der Passion-Übersetzung. Zuerst eine Stelle aus den Sprüchen und dann gehen wir zum Hebräerbrief. Schau, was in Sprüche 10, 25 steht. Das ist so ein wunderschöner Satz. Der Böse wird weggeweht von jedem stürmischen Wind. Das ist doch interessant, oder? Eigentlich sollte ein stürmischer Wind doch jeden wegwehen, aber die Bibel sagt, die Bösen werden vom stürmischen Wind weggeweht. Aber wieso nur die Bösen? Wenn der Wind wirklich stürmisch ist, weht er doch alles weg. Was ist der Unterschied zwischen einer bösen Person und einer gerechten Person? Warum wird die eine weggeweht und die andere nicht? Schau, wie der Vers weitergeht. Doch wenn eine Katastrophe kommt, haben die Liebhaber Gottes einen sicheren Anker. Das ist so wunderschön. Nun habe ich eine Frage an dich. Bist du besorgt wegen Katastrophen? Wirst du erschüttert von schlechten Nachrichten? Wirst du, wenn alles in deinem Leben schief geht, ebenfalls weggeweht und bist du erschüttert? Es ist interessant, dass die Bibel hier von Liebhabern Gottes spricht. Und das sollten wir alle sein, weil seine Liebe unsere Herzen erobert hat. Und denen, die von der Liebe Gottes erobert wurden und die ihn nun zurücklieben, gibt die Bibel ein Versprechen, dass sie mitten in einer Katastrophe einen sicheren Anker haben. Ich verbrachte viel Zeit damit, über diese Wahrheit zu meditieren und sie auf mein Herz zu schreiben. Wenn ich mein Leben richtig lebe, und das bedeutet nicht, die richtigen Dinge zu tun, sondern die richtigen Dinge zu glauben, dann habe ich das Versprechen, dass ich in der Katastrophe einen Anker habe, der mich sicher hält. Und während ich über diese Wahrheit nachdachte und meditierte, kam mir sofort Hebräer 6 in den Sinn, denn dort wird ebenfalls von einem Anker gesprochen. Und es ist sehr interessant, als ich im Neuen Testament nachschaute, fand ich das Wort Anker nur 5-mal und alle Stellen außer Hebräer 6 sprechen von einem natürlichen Anker. Die einzige Stelle, die von einem geistlichen Anker spricht, ist Hebräer 6. Erinnere dich, der Hebräerbrief ist ein Buch des Vergleiches. Nur wenn du das verstehst, kannst du den Brief richtig verstehen. Im Hebräerbrief wird alles miteinander verglichen. Der Berg Zion mit dem Berg Sinai. Der Alte mit dem Neuen Bund, das Gesetz mit der Gnade, das himmlische Allerheiligste mit dem irdischen Allerheiligsten, der irdische Hohepriester Melchisedek mit dem großen Hohepriester Jesu. Alles wird verglichen. Und die Hebräer haben das verstanden, denn in ihrer Kultur wurden viele Dinge in Gleichnissen und Bildern gelehrt. Überleg doch, Jesus hat mit ihnen meistens in Gleichnissen, Bildern und Geschichten gesprochen. Und dasselbe macht dieser Autor, der meiner Meinung nach Paulus ist. Er vergleicht alles miteinander, um den Hebräern wichtige Wahrheiten verständlich zu machen. Zurück zu dem Text. Die Liebhaber Gottes haben inmitten einer Katastrophe und nicht nur in guten Zeiten einen starken Anker. Schau, was in Hebräer 6,19 steht. Wir haben diese sichere Hoffnung wie ein starker, unzerbrechlicher Anker. Ich liebe das. Zuerst einmal ist unser Anker stark und unser Anker ist unzerbrechlich. Und dann heißt es, der unsere Seelen bei Gott selbst hält. Unser Anker der Hoffnung ist befestigt am Gnadenthron in der himmlischen Welt jenseits der heiligen Schwelle, wohin Jesus, unser Vorläufer, vor uns hingegangen ist. Er ist jetzt und für immer unser königlicher Priester, wie Melchisedek. Was bedeutet es nun, einen Anker zu haben? Die Bibel sagt im Hebräerbrief ganz deutlich, dass der Anker etwas mit unserem Leben zu tun hat. Sie sagt, dass wir einen starken, unzerbrechlichen Anker haben, der unsere Seelen hält. Doch wir verstehen unter Seele oft etwas anderes, als die Bibel darunter versteht. Die meisten Menschen lehren, dass die Seele aus unseren Gefühlen, unserem Willen und unseren Gedanken besteht. Doch ich persönlich stimme nicht damit überein, denn im hebräischen Denken wurde das Wort nie so gebraucht. Aber Reinhard, das griechische Wort für Seele heißt Psychos und die Psychologie ist doch die Lehre von der Seele. Ja, das stimmt, doch das gab es in der Zeit der Bibel so nicht. Erst die Griechen gaben dem Wort Seele eine neue Definition und die Christen haben das einfach übernommen. Wenn du studierst, was das Wort Seele bedeutet, findest du heraus, dass es für unser Leben steht. Gott hauchte seinen eigenen Atem in den Menschen hinein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er wurde zu einer lebenden Person. Selbst im biblischen Griechisch wird das Wort noch so verwendet. Die Bibel sagt also, dass wir einen sehr starken Anker haben, der niemals zerbrechen kann und der unser Leben bei Gott hält. Nun verbinden wir das mit der wunderschönen Stelle aus den Sprüchen. Stell dir vor, dein Leben ist ein Schiff und es gibt einen Anker, der das Schiff festhält. Wie weißt du, ob dein Anker gut ist und hält oder nicht? Wenn das Meer ruhig und friedlich ist und du den Anker auswirfst, dann bleibt das Schiff da, wo es gerade ist. Wenn es kein sehr starker Anker ist, dann schaukelt das Schiff manchmal ein bisschen umher, aber das ist kaum wahrnehmbar. Aber was passiert, wenn ein sehr, sehr starker Sturm kommt? Nun findest du heraus, ob dein Anker hält und unzerbrechlich ist oder nicht. Die Sprüche sagen uns, dass wir in der Katastrophe einen Anker haben. Mein Freund, du wirst niemals herausfinden, was du wirklich glaubst, bis du in einer Katastrophe bist. Wir proklamieren so schnell Dinge, die wir scheinbar glauben. Ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Und dann kommt die Katastrophe und du erkennst, ups, mein Anker hat nicht gehalten. Ich glaube, dass Gott mein Heiler ist. Und dann kommt die Katastrophe und du erkennst, ups, dieser Anker hat auch nicht gehalten. Ich glaube, dass Gott der eine ist, der mir hilft, ein Leben in Frieden zu führen. Und dann kommt plötzlich eine riesige Krise in meiner Beziehung und ich erkenne, ups, dieser Anker hat ebenfalls nicht gehalten. Leute, wir müssen begreifen, dass Krisen ein Teil des Lebens sind. Und sie werden größer und schlimmer. Doch die Krise und die schlechten Zeiten sind niemals das Problem. Meiner Meinung nach sind sie sogar gut, denn sie offenbaren dir, was für einen Anker du hast. Denn solange alles glatt läuft, wird dich jeder kleine Anker sicher halten. Manche Menschen machen ihre eigene Stärke zu ihrem Anker. Ich kann das schaffen, ich kann es tun. Also kämpfen wir arbeiten, wir stressen uns und wir versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Und solange alles ruhig ist, können wir tatsächlich etwas erreichen. Doch was passiert in einer Katastrophe? Wird der Anker deiner eigenen Kraft halten? Er hält nicht. Selbst der stärkste Mann wird in der Katastrophe zerbrechen, falls er nicht den richtigen Anker hat. Deshalb müssen wir ständig sicherstellen, dass wir mit dem richtigen Anker verbunden sind. Wenn du deinen Anker in alles legst, was du gelernt hast, wie soll dieser Anker dann halten, wenn dein Wissen und deine Erkenntnis nicht mehr ausreichen? Es wird eine Zeit kommen, die meiner Meinung nach nicht allzu weit entfernt ist, in der die Weisheit dieser Welt von der Weisheit Gottes herausgefordert wird. Und 1. Korinther nennt ganz klar den Unterschied zwischen der Weisheit dieser Welt und der Weisheit Gottes. Die Bibel sagt, die Torheit Gottes ist größer als die Weisheit der Klugen dieser Welt. Das heißt, es wird ein Moment kommen, in dem all die Weisheit der Klugen in dieser Welt nichts mehr nützen wird. Warum glaube ich, dass es dazu kommen wird? Weil der Antichrist genau das brauchen wird. Für den Antichrist ist es notwendig, dass die ganze Welt in solch einem Chaos steckt, dass die Weisheit dieser Welt nicht mehr funktioniert. Ich habe viel darüber nachgedacht und erkannt, dass die Menschen, die heute ihre Hoffnung in Menschen oder in menschliche Politiker setzen, die ihre Probleme lösen sollen, sich dadurch buchstäblich so positioniert haben, dass sie dem Antichrist blind verfallen werden. Der Antichrist wird als Politiker kommen. Er wird kommen und sagen: Hey Leute, ich sehe dieses Chaos auch, ich werde Frieden bringen. Und die Leute werden ihm folgen. Viele Christen werden dem Antichrist folgen. Die Bibel spricht vom großen Abfall. Wir haben noch gar nichts gesehen. Viele Christen werden vom Glauben abkommen und sie merken noch nicht einmal, was sie tun. Sie werden dem Antichrist blind folgen, weil sie bereits heute Politikern folgen und glauben, dass sie die Hoffnung für die Zukunft sind. Hört zu, Leute. Schaut euch doch auf der Welt um. Schaut nach Amerika, schaut nach Südamerika, schaut nach Europa. Ganz Europa versucht, einen schrecklichen Krieg zu beenden, in dem meiner Meinung nach auch Nuklearwaffen involviert sein werden. Doch das ist nur meine persönliche Meinung. Was passiert gerade also? Jeder versucht in der aktuellen Katastrophe den Anker in Menschen zu finden. Die ganze Europäische Union sitzt zusammen und beratschlagt, wie sie diesen Krieg beenden können. Doch sie haben es nicht geschafft. Seit 8 Monaten werden Menschen abgeschlachtet und viele, sogar Kinder, wurden vergewaltigt. Und das ist nur in der Ukraine, von der allerdings die ganze Welt spricht. Doch an einigen Orten in Afrika ist es nicht viel besser. In dieser Welt passiert gerade eine Katastrophe nach der anderen. Und die Bibel sagt, dass genau dies in den letzten Tagen geschehen wird. Doch die Bibel sagt nicht nur, dass es eine Katastrophe nach der anderen geben wird, sie erklärt uns auch, wie wir sie gut bewältigen können. Ich spreche nicht gerne über Politik, doch ich möchte den geistlichen Aspekt von dem ansprechen, was heute weltweit geschieht. In so vielen Nationen dieser Welt geschehen schreckliche Dinge. Und ich erwarte sogar, dass Menschen so etwas tun. Aber warum verstehen das Christen nicht? Warum glauben Christen immer noch, dass der richtige Politiker das Chaos lösen wird? Wie können Christen das glauben? Du kannst über Politik denken, was du willst, aber Trump hat Amerika nicht gerettet und Biden wird das auch nicht tun, noch irgendein anderer Politiker dieser Welt. Keine Nation auf der Welt wird gerettet werden, solange sie nicht den richtigen Anker hat. Du und ich, wir müssen den richtigen Anker haben, sonst wird uns die Katastrophe ebenfalls erschüttern. Schau, was in Hebräer 19 steht, das ist fantastisch. Wir haben diese sichere Hoffnung wie ein starker, unzerbrechlicher Anker. Das heißt, die Hoffnung ist sicher, es gibt darin nichts Unsicheres. Doch was ist dieser Anker? Der Anker ist eine Person und die Person ist Jesus, der den neuen Bund für uns besiegelt hat. Achte auf den Kontext in Hebräer 6, 16 bis 18. In Vers 16 steht: Es ist sehr normal für Menschen, einen Eid auf etwas Größeres als auf sich selbst zu schwören, denn der Eid wird ihre Aussage bestätigen und alle Streitigkeiten beenden. Im Grunde genommen sagt der Schreiber damit, wenn ein Eid abgelegt wurde, ist die Diskussion beendet. Was immer diese Person geschworen hat, wird nun geschehen, denn diese Person hat es geschworen. Das ist wie bei einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Wenn das oberste Gericht es entscheidet, ist es beschlossen. In der ersten Instanz kannst du das Urteil immer noch anfechten und auch in der zweiten Instanz kannst du es anfechten, bis es zum obersten Gericht kommt. Wenn der oberste Gerichtshof sagt, so ist es, dann ist es so. Und dasselbe sagt uns die Bibel. Der Eid ist das Ende aller Streitigkeiten. Es ist wie eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Schau zu Vers 17. Auf genau dieselbe Weise wollte Gott alle Zweifel beenden. Gott wollte, dass es ein für alle Mal bis in alle Ewigkeit erledigt ist. Und weiter in Vers 17. Und er bestätigte das sogar noch kraftvoller für diejenigen, die seine Verheißungen erben sollten. Seine Absicht war unveränderlich. Deshalb hat Gott seinen Eid zu der Verheißung hinzugefügt. Der Hebräerbrief sagt, Gott gab Abraham die Verheißung. Und Abraham blieb standhaft und glaubte an Gottes Verheißung. Doch schau dir diese wunderschöne Bibelstelle an. Gott fügte einen Eid zu der Verheißung hinzu. Wenn Gott es verheißt, ist das eigentlich genug, denn Gott kann nicht lügen. Wenn er sagt, ich werde das tun, dann genügt es. Wir müssen es nur noch glauben. Doch hier steht, seine Absicht war unveränderlich, deshalb hat Gott seinen Eid zu der Verheißung hinzugefügt. Was bedeutet das? Gott sagte, keine Diskussion mehr, Jesus ist genug. Das ist das Ende aller Streitigkeiten, ich werde meine Meinung nicht ändern. Gott wird seine Meinung nie ändern, dass er nur durch Jesus mit dir in Beziehung tritt. Er wird dich nicht anschauen und sagen, oh, ich sehe du, wie viel du gefastet und gebetet hast, okay, ich werde dir etwas geben. Nein, Gott sagte, ich habe einen Eid zu der Verheißung hinzugefügt. Ende der Diskussion. Jesus und nur Jesus allein. Ich werde keinen anderen Anker akzeptieren. Nur Jesus ist der Anker deines Lebens. Das heißt, denjenigen, die Jesus wirklich zu ihrem Anker machen, wird es in der Katastrophe gut gehen. Sie können durch den Sturm gehen und selbst wenn alles um sie herum erschüttert wird, wird es ihrem Schiff, also ihrem Leben, gut gehen. Warum legen wir also nicht mehr Wert darauf, dass wir alles, was wir haben, auf Jesus setzen, der unser einziger Anker ist? Warum macht die Welt so viele andere Dinge zu ihrem Anker? Ich sage dir warum. weil die Welt von dem einen getäuscht wurde, der ihre Augen blind macht, und das ist der Teufel. Genau das steht in 2. Korinther 4. Aber weißt du, was interessant ist? Der Korintherbrief liefert uns gleichzeitig auch die Predigt über den wahren neuen Bund, durch den unsere Scheuklappen wegfallen. In 2. Korinther 3 und 4 spricht er über den Schleier des alten Bundes und er spricht über die blinden Augen und über den neuen Bund. Die Welt ist also blind. Aber weißt du, was das Traurige ist? Viele Christen sind ebenfalls blind. Sie sind geblendet vom Geist der Religion. Sie sind geblendet durch die Lügen, die ihnen genannt wurden. Mache noch mehr, vertraue auf dich selbst, stärke dich selbst, akzeptiere dich, liebe dich. Wie kannst du dich selbst lieben und annehmen, wenn du dich nicht Jesus hingibst, der dich angenommen hat? Niemand, der nicht wirklich hingegeben ist, kann sich selbst wirklich aufrichtig lieben. Das ist nur Narzissmus. Aber wenn du Jesus komplett hingegeben bist, hat Jesus dein Ich vom Egoismus gereinigt. Nun kannst du dich selbst lieben und du kannst auch andere lieben. Leute, wir Christen müssen aufwachen und die Blindheit von unseren Augen abwerfen. Wir müssen glauben, dass es keinen anderen Anker außer Jesus Christus auf dieser Welt gibt. Gott hat einen Eid zur Verheißung hinzugefügt und gesagt, ich werde meine Meinung nie ändern. Meine Absicht ist unveränderlich. Es ist Jesus. Was immer du haben möchtest, es geschieht durch Jesus. Deine Versorgung ist durch Jesus. Dein Wunder ist durch Jesus. Dein Friede ist durch Jesus. Deine Freude ist durch Jesus. Deine Zukunft ist hoffentlich in Jesus, denn dann ist sie sicher. Aus diesem Grund ist es mir völlig gleichgültig, welcher Politiker auf dem Thron eines Landes sitzt, in das ich reise. Es könnte mich wirklich nicht weniger interessieren. Weißt du warum? Weil Katastrophen auf jeden Fall kommen werden. Wenn Jesus mein Anker inmitten von Katastrophen ist, dann wird es mir einfach gut gehen. Und wenn Jesus nicht mein Anker ist, wird es mir auch mit einem besseren Präsidenten nicht gut gehen. Gibt es schlimmere und bessere Politiker? Selbstverständlich. Gibt es Politiker, die schlechte Entscheidungen treffen und andere, die bessere Entscheidungen treffen? Natürlich gibt es das. Ich sage nicht, dass alle gleich sind. Was ich sage ist, egal, wer auch immer in der Regierung eines Landes ist, er ist nicht der Anker dieser Nation. Jesus Christus ist der einzige Anker. Das hat Gott geschworen. Darüber wird Gott niemals seine Meinung ändern. Doch es reicht nicht, wenn du sagst, okay, Jesus, ich glaube an dich. Nein, nein, nein, das garantiert dir nicht, dass Jesus dein Anker in schwierigen Zeiten ist und ich erkläre dir, warum. Wir haben Folgendes getan. Wir haben gesagt, Jesus, ich glaube an dich, ich nehme dich an. Wir haben ein kleines Übergabegebet gebetet und gedacht, wunderbar, nun ist Jesus mein Anker und ich komme in den Himmel. Und dann haben wir so weitergelebt, wie wir es wollten. Wir tun, was immer wir tun wollen, und wir sitzen selbst auf dem Thron unseres Lebens. Das heißt, wir haben Jesus gar nicht zum Anker unseres Lebens gemacht. Denn wenn Jesus unser Anker ist, dann entscheidet der Anker, wo wir sind. Denn du bist mit Jesus verbunden und deshalb gehst du dorthin, wo er hingeht. Er entscheidet, an welchem Platz du bist. Überleg dir das. Wenn der Anker ausgeworfen ist, entscheidet der Anker, wo das Schiff steht. Es wird nirgendwo hingehen. Wenn Jesus unser Anker ist, dann entscheidet er und wir folgen. Es ist eine Täuschung, wenn du denkst, dass du deinem eigenen Leben nachgehen und einfach nur sagen kannst, O Jesus, du bist mein Anker. Denk mal darüber nach. Das ist so, als ob du sagst, okay, Jesus, du bist mein Anker, aber ich werde die Kette hier einfach ein bisschen abtrennen, damit ich mit meinem Schiff dorthin gehen kann, wo ich hin will. Nein, ein Anker bedeutet, dass du komplett mit ihm verbunden bist. Er ist unzerbrechlich und unveränderlich. Du selbst bist nur dann unzerbrechlich, wenn du vollkommen mit ihm verbunden bist. Weiter sagt die Bibel in Vers 18. Deshalb ist es unmöglich für Gott zu lügen, denn wir wissen, dass seine Verheißung und sein Eid sich niemals ändern werden. Wenn die Welt wirklich, wirklich schlecht wird, kann sich Gottes Meinung dann darüber ändern, wie er mit dir in Beziehung steht? Nein, er wird mit dir stets durch Jesus und durch das, was Jesus getan hat, in Beziehung stehen. Nicht durch das, was du selbst tun kannst. Auch wenn die ganze Welt erschüttert wird, wird sich nichts daran ändern, was Jesus getan hat. Der neue Bund wird niemals erschüttert werden. Wenn du in Christus bist, dann ist das der einzige wahre Anker in deinem Leben. Er ist an den heiligsten Ort gegangen, in den Himmel, durch sein eigenes Blut. Du bist also jeden Tag durch einfache Hingabe mit Jesus verbunden und du sagst, Jesus, ich glaube voll und ganz an den neuen Bund. Ich möchte lernen, dir immer mehr zu vertrauen. Ich möchte lernen, keinerlei Hoffnung in das zu setzen, was ich selbst erreichen oder tun kann. Ich möchte lernen, meine ganze Hoffnung darauf zu setzen, dass du mein Versorger bist und nicht ich, weil ich für Geld arbeite. Dann wirst du inmitten der Katastrophe sicher sein, wo auch immer du in der Bibel suchst. Du wirst immer zurückkommen zu Jesus und zu dem, was er für uns getan hat. Und damit komme ich zu einer Sache, die einerseits gut und andererseits traurig ist. Während alles ruhig ist und wir uns in stillen Gewässern befinden, ging es uns gut, auch ohne diesen sicheren und zuverlässigen Anker. Doch wenn der Sturm kommt, brauchen wir einen anderen Anker. Deshalb ist es Zeit, dass wir alle überprüfen, ob wir mit dem richtigen Anker verbunden sind. Stell dir die folgenden Fragen. Vertraut mein Herz vollkommen, dass meine Versorgung von Gott durch Jesus Christus kommt? Vertraut mein Herz komplett, dass er derjenige ist, der sich um mich kümmert und der mich beschützt? Vertraut mein Herz vollkommen, dass meine Zukunft durch das, was Jesus getan hat, vollkommen sicher ist, nicht wegen meinen eigenen Plänen? Lebe ich in einfachem Vertrauen, Hingabe und Gehorsam an Jesus, nicht an Menschen? Bedenke doch nur, wie viele Christen heutzutage schrecklich enttäuscht sind. Sie sind enttäuscht, weil ihre Gemeinde, ihre Denomination, ihre Versammlungen, ihr Pastor bzw. ihr Leiter ihr Anker war. Es gibt heute so viele Personen, die mit keiner Gemeinde oder anderen Christen verbunden sein wollen. Sie leben vollkommen in Isolation. Und sie beschuldigen ihren Pastor, ihre Leiter, die Religion deswegen. Es gibt sie überall auf der Welt, in jedem Land, in das ich reise, finde ich solche Menschen. Sie sind so tief enttäuscht und die Pandemie offenbarte, was tatsächlich in ihren Herzen vorging. Sie hatten keinen Anker, der ihnen durch die Katastrophe half. Ihr Anker war in ihrem Pastor, in der Kirche, im System, in den Versammlungen, in der Liturgie. Ihr Anker war überall, nur nicht in dem einen, der unzerbrechlich und standhaft und echt ist. Der oberste Gerichtshof hat eine Entscheidung getroffen. Der einzige Anker, der existiert und den Gott akzeptiert, ist sein Sohn Jesus Christus. Wenn du zu Gott kommst, wenn alles erschüttert wird, dann bete nicht: Gott, ich brauche Versorgung, bitte, bitte, bitte. Verbring keine 3 Stunden mit dem Versuch, Gott davon zu überzeugen, dass er dich versorgt. Und anschließend stehst du dann auf und arbeitest einfach hart und schließlich erreichst du es dann wieder durch die Kraft deines eigenen Armes. Mach stattdessen Folgendes. Setze dich still vor Gott hin und sage: Heiliger Geist, bitte zeige mir, was wirklich in meinem Herzen ist. Worin liegt mein ultimatives Vertrauen? In mir? Meiner Arbeit? Anderen Menschen? Dem Pastor, dem Propheten oder dem Apostel? Worin liegt mein ultimatives Vertrauen? Liegt mein ultimatives Vertrauen in der Person, die Jesus Christus heißt und der zum Himmel aufstieg, um den neuen Bund zu besiegeln? Ist er mein Anker? Und ist das mein einziger Anker? Falls dies der Fall ist, wird dein Leben sicher sein. Es ist egal, was für ein Sturm auf dem Meer weht, auf dem du segelst. Es ist egal, wie die nächsten schlechten Nachrichten lauten. Du wirst tief durchatmen und sagen: Jesus, die Stürme des Lebens wehen stark. Ich bin so dankbar, dass ich in dir sicher bin. Du bist der Anker meiner Seele. In dir weiß ich, dass mich die Stürme nicht ertränken werden. In dir weiß ich, selbst wenn ich nichts auf dem Bankkonto habe, wirst du mich trotzdem ernähren. In dir weiß ich, wenn jeder mich im Stich lässt, wie Paulus das sagt, dann steht der Herr mir zur Seite. Paulus hat sich entschieden, dass Jesus sein Anker ist. Deshalb war Paulus nicht erschüttert, als jeder ihn verließ. Denk mal darüber nach. Wenn alle dich verlassen, ist das ein ziemlich großer Sturm. Die meisten Christen brechen schon zusammen, wenn eine Person sie verlässt. Ah, mein Partner hat mich verlassen. Natürlich ist es nicht schön, wenn dein Partner dich verlässt. Da stimme ich dir zu. Mein bester Freund hat mich verlassen. Mein Pastor spricht nicht mehr mit mir, weil ich nicht Teil derselben Gemeinde bin. Wir wurden von einer Person verlassen und sind bereits erschüttert. Weißt du warum? Weil wir schon viel zu lange andere Menschen zu unseren Ankern gemacht haben. Doch wenn Jesus einmal dein Anker ist, kannst du mit Paulus sagen: Stimmt, jeder hat mich verlassen, aber Jesus stand mir zur Seite. Dieser Anker ist fest. Auch wenn das Meer wegen dem Sturm hin und her wogt, hält mein Anker gut. Ich habe beschlossen, wenn ich am Ende meines Lebens nicht 2 Dinge getan habe, dann habe ich in meiner Mission und meiner Bestimmung versagt, zu der Gott mich auf diese Erde gesetzt hat. Nummer 1, wenn ich am Ende meines Lebens nicht alles getan habe, um jeden Tag in Liebe zu wachsen, dann habe ich versagt. Nummer 2, wenn ich am Ende meines Lebens nicht alles getan habe, um Menschen von mir wegzuführen und sie auf Jesus auszurichten, dann habe ich ebenfalls versagt. Es gibt so viele Menschen, die mir zuhören und mir folgen, und ich will alles tun, was ich kann, um sie zu Jesus zu bringen. Deshalb sage ich immer zu: Es ist Jesus und nicht Reinhard. Wenn du mich zu deinem Anker machst, wirst du schrecklich enttäuscht werden. Du wirst erschüttert werden. Wenn dein Anker irgendetwas oder irgendjemand außer Jesus und außer dem, was er für dich getan hat, ist, dann wirst du erschüttert werden. Und möglicherweise wirst du ebenfalls dem Antichrist folgen. Deshalb setze ich die Trompete an meine Lippen und blase sie immer zu. Jesus, Jesus und noch einmal Jesus. Er ist der einzige Anker, die einzige Kraft. Er ist unser Lied, er ist unser Leben, er ist unser Sieg, er ist unsere Versorgung. Jesus ist der einzige Anker. Deshalb erforsche heute dein Herz. Sag zum Heiligen Geist: Heiliger Geist, bitte zeig mir in meinem Herzen, ob ich irgendetwas oder irgendjemanden außer Jesus zu meinem Anker gemacht habe. Und wenn ich das getan habe, dann tut es mir sehr leid. Ich tue Buße und ich gebe mich dir hin. Ich mache dich zu meinem Herrn. Du entscheidest, wohin ich gehe und was ich tue. Und weil ich mit dir verbunden bin, treffe ich nun ebenfalls die richtigen Entscheidungen. Wenn du verankert in Jesus bist, musst du dir keine Sorgen über gute oder richtige Entscheidungen machen. Natürlich und instinktiv wirst du dich richtig entscheiden. Meditiere den ganzen Tag darüber, dass die Liebhaber Gottes einen Anker haben, der sie in der Katastrophe festhält. Und dieser Anker heißt Jesus. Ganz egal, was heute passiert, Jesus, du wirst mein Anker sein. Ich werde dir folgen. Ich gebe mich dir hin. Ich werde dich lieben und ich werde dir erlauben, der Herr meines Lebens zu sein. Ich werde nicht länger selbst der Herr meines Lebens sein. Dann kommen die Stürme und du wirst jubelnd hindurchgehen. Das hat uns Paulus nicht nur gelehrt, das hat uns Paulus in seinem Leben gezeigt. Also, dein Anker ist unzerbrechlich, denn Gott fügte einen Eid zu der Verheißung hinzu. Der oberste Gerichtshof hat entschieden und Gottes Meinung wird sich niemals ändern. Wir sehen uns morgen um 8 Uhr. Tschüss. Danke fürs Zuhören.